Deutschlandfunk. Nachtradio. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist heute Günther Jansen. Und bis 3 Uhr geht es weiter mit Dinosaur Junior, diesem Trio aus Massachusetts, das sich nach vielen Jahren getrennter Wege wieder in Originalbesetzung zusammengefunden hat und jetzt im Frühjahr ein neues Album veröffentlicht hat. Beyond heißt es, zu Beginn dieser zweiten Stunde daraus eben This Is All I Came To Do. Im archetypischen Dinosaur Junior Stil. Ein eigentlich kleiner, einfacher Song wird durch Lautstärke sozusagen hochgezogen. Jay Messis singt mit seiner lakonischen Stimme, aber vor allem ist es seine Gitarre, die das Ganze bestimmt, beziehungsweise seine Gitarren. Im Studio oft schichtweise übereinandergelegt und fast immer mit solistischen Eskapaden. Jay Messis ist inzwischen 41 Jahre alt. Die beiden anderen, Lou Barlow, Bass, sowie Merv am Schlagzeug, sind eben dieselben aus der Originalbesetzung der 80er Jahre. Der letzte Schlagzeuger, Merv, war auch in den 90er Jahren gelegentlich noch dabei, als Barlow längst mit seiner eigenen Band Sabado aktiv war. Und auch ohne Barlow, also ohne die Originalbesetzung der ersten drei Alben der 80er Jahre, beziehungsweise jetzt auch wieder mit dem Comeback-Album, schüttelte Jay Messis so manches Stück aus dem Ärmel, das eigentlich auch ein veritabler Hit hätte werden können. So höre ich das jedenfalls. Wie hier Feel the Pain vom Album Without a Sound 1994. We'll be right back. Im typischen Dinosaur-Sound, aber kein eigenes Lied, Just Like Heaven im Original von The Cure, veröffentlicht als Single kurz nach dem Zerwürfnis Masses Barlow und gerade im Übergang vom alten SST-Plattenlabel zum neuen Blanco y Negro. Das gehörte zum großen Warner-Konzern. Bei der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich auf einem anderen Sampler eine weitere Coverversion gefunden. Und zwar geht es diesmal um Kiss. Dinosaur Jr. spielten auf ihre Art Going Blind. Three or 16. Aus dem Dinosaur Junior Album Without a Sound von 1994. An solchen Stücken wie Seemed Like the Thing to Do hört man, dass Jay Mathis nicht nur für eine bestimmte Art Dinosaur Junior gut ist, sondern auch mal ganz anders mit seinen Gitarren umgehen kann. Und es wird jetzt noch spezieller. Für den Film Grace of My Heart steuerte er Mitte der 90er Jahre drei Lieder bei. Matt Dillon spielt darin einen Musiker in den 60er Jahren, der nicht 1:1 Brian Wilson von den Beach Boys ist, aber schon angelehnt ist an dessen Person und Musik. Und das hört man. Take a Run at the Sun. Auch das sind oder ist Jay Mathis als Dinosaur Junior. Take a run at the sun when you think of the one brings the cloud to your eye. Every moment you smile, rain lets up for a while, sun starts clearing your sky. Living in Should I leave the engine on to listen to that mountain song? Sinking in the quicksand of my fall. And I ain't got the wagon anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with desperate ease. Oh, oh, oh, oh. Not too stable, hanging by a string. Can't face the thoughts no wheels will bring. I gotta go. If I don't explain what you ought to know, you can tell me all about it at the next ball show. I'm sinking in the quicksand of my fall. And I ain't got the power anymore. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. Oh, oh, oh, oh. Don't believe in yourself. Don't deceive with belief. Knowledge comes with death's release. Zweimal Dinosaur Jr. aus den 90ern, beide Male nicht unbedingt typisch. Zuerst Take a Run at the Sun, James Mathis à la Beach Boys von der Filmmusik zu Grace of My Heart. Danach singt und spielt er David Bowies Quicksand, mitenthalten als Extrastück auf einer CD-Single. Das letzte Dinosaur Jr. Album vor Beyond in diesem Jahr war Hand It Over 1997. Ich hatte das Album auch seitdem so gut wie gar nicht mehr gehört, erst zu diesem Soundcheck wieder. Und wenn man dann nicht nur das, sondern alle 8 Studioalben in relativ kurzer Zeit hintereinander durchhört, dann ging es mir so, dass ich manchmal dachte, ach, das ist jetzt wieder dasselbe, nur etwas anders, das ewig Gleiche, immer wieder in neuen Variationen. Und dann habe ich plötzlich gestaunt, was dieser James Mathis aus seinen kleinen Liedern immer wieder herausholt. Ich finde, das hat schon was, nämlich eine ganz eigene, unverwechselbare Handschrift. Aus Hand It Over jetzt, Sure Not Over You. Bottom out alone. drifting, falling. A vibe so bad, I want a puke. All the love and light has gotta count for something. Can't stand. I'm wasting. Nachdem er den Namen Dinosaur Jr. Ende der 90er Jahre abgelegt hatte, brachte er als Jay Mathis and the Fork zwei Alben heraus, 2000 und zwei Jahre später. More Light war das erste der beiden und bei allem Wiedererkennen brachte auch das etwas Neues, nämlich zum Beispiel Jay Mathis am Klavier, eben zu hören bei Wastin. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal daran erinnern, dass Mathis in seiner ersten Punkband ja Schlagzeug gespielt hatte und erst dann mit Dinosaur Jr. zur Gitarre wechselte. In einem Interview hat er mal gesagt, dass er auch deshalb von Anfang an so einen extrem lauten Gitarrensound hatte, weil er das Laute, das Physische, wenn sich die Luft bewegt, wenn man gegen die Bassdrum mit dem Fuß schlägt und überhaupt auf die Felle, dann vibriert ja alles, dass er das vom Schlagzeug her kannte und auch auf die Gitarre übertragen wollte. Sonst hätte er die als viel zu langweilig und undynamisch, unkörperlich empfunden. Ich spiele jetzt nochmal etwas von Sabado, Lou Barlows Gruppe, während der Zeit, als er nichts mit Dinosaur Jr. zu tun hatte. Das war Ende der 80er bis Mitte der 2000er Jahre. Das Stück heißt Soul and Fire, diesmal aus dem Album Bubble and Scrape von 1993, Sabado. I know our love is If I Knew. Mit diesem Lied endet Dinah Soul Juniors Comeback-Album Beyond aus diesem Jahr. Und auch diese Sendung geht zu Ende. Diejenigen, die Dinah Soul Junior bislang nicht so gut kannten, haben einen kleinen Einblick gewonnen. Vertraute und Fans vermissen vielleicht das ein oder andere Stück oder Jay Mathis als Gastgitarrist oder auch Produzent zusammen mit Sonic Youth, Buffalo Tom, Lemonheads oder gerade zuletzt Kevin Drew's Broken Social Scene. Ihm wird ja ein gewisses Phlegma nachgesagt. Manche sagen Faulheit, naja, Entspanntheit. Aber es kommt doch einiges zusammen an Material seit 1985, seit dem ersten Album von Dinosaur Junior. Und mal wieder viel zu viel, um alles in 2 Stunden unterzubringen. Damit geht dieser Soundtrack dann endgültig zu Ende. Noch ein bisschen Instrumentales. Get Out of This von der Maxi Feel the Pain, nicht auf einem Album enthalten. Aus dem Studio in Köln verabschiedet sich Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Deutschlandfunk.